und Gebüsche die Hänge hinaufschlichen oder in ihrer braungrünen Kleidung kaum auszumachen durch Gras und Sträucher krochen. Alle trugen Maske, Kapuze und Stulpenhandschuhe, und bewaffnet waren sie wie Faramir und seine Begleiter. Binnen kurzem waren sie alle vorüber und verschwunden. Die Sonne stand fast im Süden, die Schatten schrumpften. »Wo nur dieser verflixte Gollum steckt«, dachte Sam, als er in den tieferen Schatten zurückkroch. »Er hat gute Aussichten für einen Ork gehalten und aufgespießt oder von der gelben Fratze geröstet zu werden. Aber ich glaube, er wird schon auf sich aufpassen.« Er legte sich neben Frodo und schlief ein. Er erwachte und glaubte, Hörnerblasen gehört zu haben. Die beiden Wachtposten standen sprungbereit im Schatten der Bäume. Dann erschallten die Hörner lauter und unverkennbar von oben, von der Kuppe des Hangs. Nun war ihm, als hörte er Rufe, auch wildes Gebrüll, aber nur leise, als käme es aus einer weit abgelegenen Höhle. Gleich darauf brach Kampfeslärm ganz in der Nähe los, etwas oberhalb ihres Verstecks. Er hörte deutlich das Klirren von Stahl an Stahl, das Hallen von Schwerthieben auf eiserne Helme, den dumpfen Aufprall der Klingen auf Schilde. Menschen schrien und brüllten, und eine Stimme rief laut und klar, »Gondor! Gondor!« »Das hört sich an, als ob 100 Schmiede gleichzeitig drauf loshämmerten«, sagte Sam zu Frodo. »Jetzt ist es so nah, wie ich's mir nur wünschen kann.« Aber der Lärm kam noch näher. »Da sind sie«, rief Damrod, »schaut! Ein paar von den Südländern sind aus der Falle ausgebrochen und flüchten von der Straße. Da kommen sie! Unsere Männer setzen ihnen nach, der Hauptmann voran.« Sam, der unbedingt mehr sehen wollte, ging zu den beiden Wachtposten. Er kletterte auf die unteren Äste eines der größeren Lorbeerbäume. Für einen Augenblick sah er dunkelhäutige Menschen in Rot, die ein Stück weit entfernt den Hang hinunterrannten, verfolgt von Grüngekleideten, die die Fliehenden niedermachten. Es hagelte Pfeile. Dann stürzte plötzlich ein Mann die Böschung herab, an deren Fuß sie standen, brach krachend durch dünne Bäume und fiel fast auf sie drauf. Wenige Fuß weit von ihnen blieb er im Farn liegen, das Gesicht am Boden, um den Hals einen goldenen Kragen, unter dem grüne Pfeilfedern hervorstanden. Seine scharlachroten Kleider waren zerfetzt, sein Panzerhemd aus übereinandergreifenden Bronzeplättchen gespalten und zerhauen, die schwarzen, golddurchflochtenen Zöpfe blutgetränkt. Seine braune Hand hielt noch das Heft eines abgebrochenen Schwertes umklammert. Es war das erste Mal, dass Sam eine Schlacht mit ansah, in der Menschen gegen Menschen kämpften, und es gefiel ihm nicht sonderlich. Er war froh, das Gesicht des Toten nicht sehen zu müssen. Er hätte gern gewusst, wie der Mann hieß und wo er herkam, ob er wirklich von Herzen bösartig war oder mit welchen Lügen oder Drohungen man ihn in seiner Heimat vielleicht zu diesem langen Marsch bewogen hatte, ob er nicht eigentlich lieber in Frieden dort geblieben wäre. Doch von all diesen Fragen, die ihm durch den Sinn huschten, wurde er schnell wieder abgelenkt, denn als Mablung eben zu dem Gefallenen hintrat, erhob sich ein Lärm von ganz neuer Art. Lautes Gebrüll und Gekreisch, übertönt von einem schrillen Röhren, das wie Trompetenschall klang. Dann kam ein mächtiges Pochen und Stampfen, wie wenn große Rammböcke auf den Boden prallten. »Gib Acht, gib Acht!« rief Damrod seinem Kameraden zu. »Mögen die Valar ihn ablenken! Mumak! Mumak!« Entsetzen und später zu seinem Entzücken sah Sam eine riesige Gestalt aus den Bäumen hervorbrechen und den Hang herabgestürmt kommen. Groß wie ein Haus, oder noch viel größer kam sie ihm vor. Ein grauer, rasender Berg. Furcht und Verwunderung mögen das Tier in den Augen des Hobbits noch ein wenig vergrößert haben. Doch der Mumak aus Harad hatte in der Tat gewaltige Ausmaße. Und seinesgleichen findet sich heute nicht mehr in Mittelerde. Und seine Nachkommen in späterer Zeit sind nur ein Schatten seiner Größe und Majestät. Immer näher kam er auf die Beobachter zu, schwenkte dann im letzten Moment zur Seite ab und stampfte wenige Schritt entfernt an ihnen vorüber, dass der Boden unter ihren Füßen bebte. Die Beine baumdick, die großen Ohren wie Segel aufgestellt, der lange Rüssel erhoben wie eine Riesenschlange, bevor sie auf ihr Opfer herabstößt. die kleinen roten Augen wutentbrannt. Von den emporgereckten, hornartigen Stoßzähnen mit goldenen Bändern verziert, troff Blut. Die scharlachrote und golddurchwirkte Satteldecke umflatterte ihn in Fetzen. Auf seinem wogenden Rücken schwankten Reste von etwas, das einmal ein Schlachtturm gewesen sein musste und bei der wilden Jagd durch die Gehölze zertrümmert worden war. Und hoch an seinem Hals klammerte sich noch verzweifelt eine winzige Gestalt fest, ein gewaltiger Krieger, ein Hühne unter den Schwärzlingen. Weiter stürmte das große Tier, raste in blinder Wut durch den Weiher und die Gebüsche. Pfeile zerbrachen an der dreifach dicken Haut seiner Flanken. Freund und Feind flohen vor ihm, doch viele Männer holte er ein und trampelte sie nieder. Bald war er außer Sicht, aber noch immer hörte man ihn von Ferne stampfen und trompeten. Was aus ihm wurde, hat Sam nie erfahren. Ob er davonkam und eine Zeit lang das Land durchstreifte, bis er fern von seiner Heimat zugrunde ging, ob man ihn in einer Fallgrube fing, oder ob er weiterraste bis in den großen Strom und von ihm verschlungen wurde. Sam holte tief Luft. »Ein Olifant war das«, sagte er. »Es gibt also doch Olifanten, und ich habe einen gesehen, dass ich das erleben durfte. Aber zu Hause wird es mir niemand glauben. Na, wenn das nun vorbei ist, kann ich wohl ein bisschen schlafen.« »Schlaf, solange du kannst«, sagte Mablung. »Aber der Feldhauptmann wird zurückkommen, wenn er nicht verwundet ist, und dann werden wir schnell aufbrechen müssen. Man wird uns verfolgen, sobald der Feind von unserer Tat Meldung hat, und das wird nicht lange dauern.« »Geht bitte leise, wenn ihr fort müsst«, sagte Sam. »Stört mich nicht im Schlaf. Ich bin die ganze letzte Nacht gelaufen.« Mablung lachte. »Ich glaube nicht, dass der Hauptmann dich hier zurücklassen will, Herr Sam Weiß«, sagte er. »Aber wir werden sehen.« Das Fenster nach Westen. Sam glaubte, nur ein paar Minuten gedöst zu haben, als er erwachte und feststellte, dass es spät am Nachmittag war. Faramir war zurückgekehrt und hatte viele Männer mitgebracht, alle, die den Überfall überlebt hatten, 200 oder 300 Mann, die sich ganz in der Nähe auf dem Hang gesammelt hatten. Sie saßen in einem weiten Halbkreis auf dem Boden, in der Mitte zwischen den beiden Enden Faramir, der ebenfalls saß, während Frodo vor ihm stand. Es sah ganz nach dem Verhör eines Gefangenen aus. Sam kroch aus dem Farn heraus, aber niemand beachtete ihn, und er setzte sich ans eine Ende der Reihen, wo er alles, was vor sich ging, hören und sehen konnte. Er passte scharf auf, bereit, Frodo, wenn nötig, zu Hilfe zu eilen. Er konnte Faramirs Gesicht sehen, das nun nicht mehr maskiert war. Es war streng und gebieterisch, und aus seinem forschenden Blick sprach ein reger Verstand. Zweifel stand in den grauen Augen, die Frodo unverwandt ansahen. Bald wurde Sam klar, dass der Feldhauptmann mit Frodos Auskünften über seine Fahrt in mehreren Punkten nicht zufrieden war. Welche seine Rolle in der Fahrtgemeinschaft hatte sein sollen, als sie sich von Bruchtal auf den Weg machten, und warum er sich von Boromir getrennt hatte, und wohin er nun wollte. Und immer wieder kam er auf Isildurs Fluch zurück. Offenbar hatte er erkannt, dass Frodo etwas sehr Wichtiges vor ihm geheim hielt. »Aber Isildurs Fluch sollte doch beim Auftritt des Halblings erwachen, wie man den Spruch wohl verstehen muss«, fragte er nach. »Bist du also der besagte Halbling? So hast du zweifelsohne dieses Ding, was es auch sein mag, in die Ratsversammlung mitgebracht, von der du sprichst. Und dort hat Boromir es gesehen. Willst du das leugnen?« Frodo gab keine Antwort. »So«, sagte Faramir, »ich wünsche von dir mehr darüber zu erfahren. Denn was Boromir angeht, geht auch mich an. Isildur kam durch einen Orkpfeil um, heißt es in den alten Berichten. Doch solche Pfeile hat Boromir von Gondor schon viele gesehen, und den Anblick eines weiteren würde er nicht als Wink des Schicksals deuten. Hattest du dieses Ding in Verwahrung?« »Es ist geheim«, sagtest du, »aber gibt es dafür einen anderen Grund als den, dass du beschlossen hast, es verborgen zu halten?« »Nein, Nicht, weil ich es so beschlossen habe, antwortete Frodo. Es gehört nicht mir. Es gehört keinem Sterblichen. Er sei ein großer oder geringer. Doch wenn irgendwer Anspruch darauf erheben könnte, dann wäre dies Aragorn, Arathorns Sohn, den ich schon erwähnte, der Führer auf unserer Fahrt von Moria bis zum Rauros. Warum er? Und nicht Boromir, Sohn des Fürsten, einer von Elendils Söhnen gegründeten Stadt? Weil Aragorn in direkter männlicher Linie von Elendils Sohn Isildur selbst abstammt. Und das Schwert, das er trägt, war Elendils Schwert. Ein Murmeln des Staunens lief durch die Reihen der Männer. »Elendils Schwert«, riefen manche laut aus. »Elendils Schwert kommt nach Minas Tirith. Frohe Kunde!« Doch Faramir verzog keine Miene. »Mag sein«, sagte er. »Aber ein so hoher Anspruch muss begründet werden. Und klare Beweise werden nötig sein, sollte dieser Aragorn je nach Minas Tirith kommen. Er war nicht eingetroffen«, und auch niemand anders von euren Gefährten, als ich vor 6 Tagen von dort aufbrach. Boromir ließ diesen Anspruch gelten, sagte Frodo. Ja, wäre Boromir hier, so könnte er alle deine Fragen beantworten. Und da er schon vor vielen Tagen am Rauros war und vorhatte, sich von dort geradewegs zu eurer Stadt zu begeben, so wirst du die Antworten vielleicht bald dort erfahren, wenn du zurückkehrst. Meine Aufgabe in der Fahrtgemeinschaft ist ihm wie allen anderen bekannt, denn Elrond von Imladris selbst hat sie mir vor der Ratsversammlung übertragen. Mit diesem Auftrag bin ich in dieses Land gekommen. Aber es steht mir nicht frei, sie irgendeinem außer den Gefährten bekannt zu geben. Doch jeder, der dem Feind zu widerstehen behauptet, täte gut daran, mich nicht daran zu hindern. Es klang stolz, was er sagte. Wie immer ihm dabei zumute sein mochte. Und Sam war höchst einverstanden. Aber Faramir gab sich damit nicht zufrieden. »So«, sagte er, »du heißt mich also, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, heimzugehen und dich in Frieden zu lassen. Boromir werde alles erklären, wenn er kommt.« »Wenn er kommt, sagst du.« »Warst du Boromirs Freund?« Lebhaft trat Frodo die Erinnerung an Boromirs Angriff vor Augen, und er zögerte einen Moment. Faramirs beobachtender Blick wurde härter. »Boromir war ein tapferer Fahrtgenosse«, sagte Frodo schließlich. »Ja, für mein Teil war ich sein Freund.« Faramir lächelte grimmig. »Dann würde es dich bekümmern, zu erfahren, dass Boromir tot ist.« »Freilich würde es mich bekümmern«, sagte Frodo. Dann, Faramirs düsteren Blick auffangend, erschrak er. »Tot?« sagte er. »Willst du sagen, er ist tot und du hast es gewusst? Hast du versucht, mir mit Worten einen Hinterhalt zu legen, dein Spiel mit mir zu treiben? Oder versuchst du jetzt, mich mit einer Lüge zu fangen?« »Ich würde selbst einen Ork nicht mit einer Lüge fangen wollen«, sagte Faramir. »Wie ist er denn gestorben? Und woher weißt du es? Denn sagtest du nicht, keiner unserer Gefährten sei in der Stadt eingetroffen gewesen, als du fortgingst?« »Was die Art seines Todes angeht, so hatte ich gehofft, von seinem Freund und Gefährten etwas über sie zu erfahren. Aber er war gesund und munter, als wir uns trennten. Und er ist es noch immer nach allem, was ich weiß. Doch gewiss, die Welt ist voller Gefahren.« »Freilich«, sagte Faramir, »und nicht die geringste ist der Verrat.« Immer gereizt damit angehört. Und bei Faramirs letzten Worten riss ihm die Geduld. Er stürmte in die Mitte des Halbkreises und stellte sich neben seinen Chef. »Bitte um Verzeihung, Herr Frodo«, sagte er, »aber das reicht. Er hat kein Recht, so mit dir zu reden. Nach allem, was du durchgemacht hast, ebenso wohl zu seinen Gunsten und für all diese großen Menschen wie für irgendwen sonst. Hör mir mal zu, Feldhauptmann.« Er pflanzte sich in seiner vollen Hobbitgröße vor Faramir auf, die Hände in die Hüften gestemmt und mit einer Miene, als müsste er einem Hobbitbuben den Kopf waschen, der ihm frech gekommen wäre, als er ihn beim Plündern seines Obstgartens ertappte. Unter den Männern, die zuschauten, murrten einige, aber manche grinsten auch, denn der Anblick ihres Feldhauptmanns, wie er auf dem Boden saß, Auge in Auge mit einem jungen Hobbit, der breitbeinig und zornglühend vor ihm stand, war etwas, das sie noch nicht kannten. »Hör zu«, sagte Sam. »Worauf willst du hinaus? Kommen wir doch zur Sache, bevor alle Orks von Mordor über uns herfallen. Wenn du meinst, mein Chef hat diesen Boromir ermordet und ist dann weggelaufen, dann bist du nicht bei Trost. Aber sag es trotzdem, damit wir es wissen. Und dann sag uns auch gleich, was du deswegen zu tun gedenkst. Aber es ist doch ein Jammer, dass Leute wie du, die sich damit wichtig machen, wie sie gegen den Feind kämpfen wollen, es nicht lassen können, sich einzumischen, wenn andere auf ihre Weise auch etwas tun. Er hätte seine Freude dran, wenn er dich jetzt sehen könnte. Würde glauben, da hätte er einen neuen Freund gewonnen. Hab Geduld, sagte Faramir, doch ohne Zorn. Lass erst deinen Herrn reden. Er hat mehr Verstand als du. Und über unsere gefährliche Lage brauchst du mich nicht zu belehren. Trotzdem nehme ich mir ein wenig Zeit, um in einer schwierigen Frage ein gerechtes Urteil zu finden. Wäre ich damit so schnell fertig wie du, hätte ich euch wohl längst erschlagen. Denn ich habe Befehl, alle zu töten, die ich in diesem Land antreffe, es sei denn, sie hätten die Erlaubnis des Herrn von Gondor. Aber weder Mensch noch Tier töte ich, wenn es nicht nötig ist. Und selbst dann tue ich's nicht gern. Ebenso wenig führe ich müßige Reden. Nun setz dich zu deinem Herrn und sei still. Rot im Gesicht ließ Sam sich zu Boden plumpsen. Faramir wandte sich wieder an Frodo. Du hast gefragt, woher ich weiß, dass Denethors Sohn tot ist. Todesboten haben viele Flügel. Nacht bringt die Nachricht oft dem Nahverwandten, heißt es. Boromir war mein Bruder. Schmerz streifte wie ein Schatten über sein Gesicht. Erinnerst du dich an irgendein merkwürdiges Stück, das Boromir bei seiner Rüstung mit sich trug? Frodo überlegte einen Moment. Er befürchtete eine neue Fangfrage und war im Zweifel, wie diese Verhandlung wohl ausgehen würde. Er hatte den Ring kaum vor Boromirs anmaßendem Zugriff bewahren können. Und was ihm nun unter so vielen starken und kriegerischen Männern bevorstünde, wusste er nicht. Doch er hatte zu innerst das Gefühl, dass Faramir, so sehr er seinem Bruder ähnlich sah, ein weniger selbstgefälliger, zugleich strengerer und klügerer Mensch sei. »Ich erinnere mich, dass Boromir ein Horn bei sich trug«, sagte er schließlich. »Du erinnerst dich richtig. Und du hast ihn also wahrhaftig gesehen«, sagte Faramir. »Dann kannst du es vielleicht jetzt vor deinem inneren Auge sehen. Ein großes Horn vom wilden Auerochsen des Ostens, mit Silber eingefasst und mit alten Lettern beschriftet. Dieses Horn trägt seit vielen Generationen immer der älteste Sohn unseres Hauses«, und es heißt, wenn es in der Not irgendwo in Gondor geblasen werde, in den Grenzen, in denen sich das Reich einst erstreckte, dann werde sein Ruf nicht ungehört bleiben. 5 Tage, bevor ich zu diesem Unternehmen aufbrach, heute vor 11 Tagen also und etwa zur gleichen Stunde wie jetzt, hörte ich diesen Hornruf. Von Norden, wie mir schien, doch es war undeutlich, nur wie ein innerer Widerhall. Für ein Unheilszeichen nahmen wir es, mein Vater und ich, denn nichts hatten wir von Boromir gehört seit der Fortritt, und kein Posten an unseren Grenzen hatte ihn wiederkehren sehen. Und in der 3. Nacht darauf erlebte ich etwas noch Seltsameres. Ich saß am Ufer des Anduin, in der grauen Dunkelheit unter dem blassen, jungen Mond, und blickte aufs ewig dahinströmende Wasser hinaus, beim trübsinnigen Rascheln des Schilfes. So bewachen wir immer die Ufer bei Osgiliath, das die Feinde nur zum Teil besetzt halten und von wo sie in unsere Lande einfallen. Doch in dieser Nacht, um Mitternacht, schlief alle Welt. Da sah ich ein Boot auf dem Wasser treiben, oder glaubte es zu sehen, grau schimmernd, ein kleines Boot von fremder Bauart, mit hohem Bug, und kein Ruderer oder Steuermann saß darin. Ein Schauer überkam mich, denn um das Boot war ein blasser Lichtschein. Aber ich stand auf, ging ans Ufer und watete in den Strom hinaus, denn etwas zog mich zu dem Boot hin. Es wandte den Bug zu mir her, verlangsamte seine Fahrt und trieb langsam an mir vorüber, zum Greifen nah. Doch wagte ich nicht, es zu berühren. Es lag tief im Wasser, als sei es schwer beladen. Und mir schien, als es unter meinen Augen vorbeischwamm, dass es fast vollgelaufen war mit klarem Wasser, von dem der Lichtschein ausging. Und ins Wasser eingetaucht lag ein schlafender Krieger. Ein zerbrochenes Schwert lag ihm auf den Knien. Ich sah viele Wunden an ihm. Es war Boromir, mein Bruder. tot. Ich erkannte seine Rüstung, sein Schwert, sein teures Gesicht. Nur eines vermisste ich, sein Horn. Und nur eines kannte ich nicht, einen schönen Gürtel wie aus verflochtenen goldenen Blättern, den er um den Leib trug. »Boromir«, rief ich, »wo ist dein Horn? Wohin fährst du? O Boromir!« Aber er war fort. Das Boot wandte sich in die Strömung und fuhr schimmernd durch die Nacht davon. Wie ein Traum war es, und doch kein Traum, denn es gab kein Erwachen. Und ich habe keinen Zweifel, dass er tot ist, und den Strom hinabgefahren zum Meer. Gewiss, es war Boromir, so wie ich ihn kannte, denn den goldenen Gürtel hat ihm Frau Galadriel in Lothlorien geschenkt. Sie war es auch, die uns eingekleidet hat, wie du siehst, in Elbengrau. Diese Spange ist von derselben Machart. Er zeigte auf das grünsilberne Blatt, das seinen Mantel am Hals zusammenhielt. Faramir betrachtete es genau. »Es ist schön«, sagte er, »ja, und aus derselben Werkstatt.« »So seid ihr also durch das Land Lorien gekommen?« »Laurelin Dorinan«, hieß es einst. Doch längst hat es sich aus allem Menschenwissen verloren, fügte er leise hinzu und betrachtete Frodo mit neuer Verwunderung. »Vieles, das mir an dir merkwürdig erschien, beginne ich nun zu verstehen. Willst du mir nicht mehr sagen? Denn es ist bitter zu denken, dass Boromir in Sichtweite seines Heimatlandes umgekommen ist.« »Mehr, als ich schon sagte, kann ich dir nicht sagen«, antwortete Frodo. »Allerdings ahnt mir Böses bei deiner Geschichte. Ein Traumgesicht hast du gehabt, glaube ich, und nicht mehr ein Schattenbild früheren oder künftigen Unheils. Wenn es nicht überhaupt nur ein trügerisches Machwerk des Feindes gewesen ist. Ich habe die Gesichter edler Krieger aus alter Zeit in den Teichen der Totensümpfe liegen und schlafen gesehen, oder glaubte sie zu sehen, dank seiner schwarzen Künste.« »Nein, das war es nicht«, sagte Faramir, »denn seine Werke erwecken Abscheu. Ich aber spürte nur Trauer und Mitleid.« »Doch wie könnte dergleichen tatsächlich geschehen sein?«, sagte Frodo. »Kein Boot ließe sich über die steinigen Berghänge hinter Tol Brandir herabtragen, und Boromir gedachte, über die Endwasser und die Ebenen von Rohan heimzukehren. Und wie sollte irgendein Boot die tiefen, schäumenden Wasserfälle hinabfahren, ohne in den brodelnden Becken darunter zu zerschellen, selbst wenn es schon voll Wasser gelaufen wäre?« »Ich weiß nicht«, sagte Faramir, »aber woher kam denn das Boot?« »Aus Lorien«, sagte Frodo. »In drei solchen Booten sind wir den Anduin hinabgepaddelt bis zu den Wasserfällen. Auch die Boote waren Elbenwerk.« »Durchs verborgene Land bist du gekommen«, sagte Faramir, »doch von seiner Macht, scheint mir, hast du wenig begriffen. Wenn Menschen mit der Magierin Umgang haben, die im goldenen Wald haust, müssen sie mit seltsamen Folgen rechnen. Denn für den Sterblichen ist es gefährlich, dieser Welt unter der Sonne den Rücken zu kehren. Und nur wenige, heißt es, sind unverwandelt von dort wiedergekehrt.« »Boromir! O Boromir«, rief er, »was hat sie nur zu dir gesagt, die Frau, die nicht stirbt? Was hat sie gesehen? Was ist da in deinem Herzen erwacht? Warum hast du Laurelin Dorinan je betreten, statt deinen Weg zu gehen und auf den Pferden von Rohan eines Morgens heimzukehren?« Dann wandte er sich an Frodo. »Auf diese Fragen, so vermute ich, Frodo, Drogos Sohn, könntest du etwas wie eine Antwort geben. Aber vielleicht nicht hier und nicht jetzt. Aber damit du nicht weiterhin glaubst, ich hätte dir von einem Traumgesicht erzählt, will ich dir noch etwas sagen. Boromirs Horn hat schließlich doch heimgefunden, wirklich, und nicht zum Schein. Es ist heimgekehrt, doch in zwei Hälften gespalten, wie von einem Axt- oder Schwerthieb. Die beiden Stücke wurden getrennt aufgefunden, das eine im Schilf, wo Gondors Wachtposten lagen, im Norden unterhalb der Endwassermündungen. Das andere auf der Strömung kreiselnd, von einem, der auf dem Wasser zu tun hatte. Seltsame Zufälle. Aber die Sonne bringt es an den Tag, heißt es. Und nun liegt das Horn des ältesten Sohnes auf Denethors Schoß, wenn er auf seinem Thron sitzt und auf Nachricht wartet. Und du kannst mir nichts darüber sagen, wie das Horn gespalten wurde? Nein. Davon wusste ich nichts, sagte Frodo. Doch der Tag, als du den Hornruf hörtest, wenn deine Rechnung stimmt, war derselbe, an dem wir aufgebrochen sind, als ich und mein Diener uns von den Gefährten trennten. Und nun bereitet deine Geschichte mir Schrecken. Denn wenn Boromir in Gefahr war und getötet wurde, muss ich befürchten, dass auch alle anderen Gefährten umgekommen sind. Und sie waren Verwandte und Freunde von mir. Willst du nicht deine Bedenken gegen mich hintansetzen und mich gehen lassen? Ich bin müde und voll Kummer, und ich habe Angst. Aber ich habe noch etwas zu tun, das getan werden muss, bevor auch ich den Tod finde. Und umso mehr Eile ist nun geboten, wenn von allen Gefährten nur wir zwei Halblinge noch übrig sind. Geh heim, Faramir, tapferer Feldhauptmann von Gondor, und verteidige deine Stadt, solange du kannst, und mich lass gehen, wohin das Schicksal mich führt. Mir hat unsere Unterredung keinen Trost gebracht, sagte Faramir. Aber in dir hat sie mehr Befürchtungen geweckt als nötig. Wer, wenn nicht das Volk von Lorien selbst zu ihm gekommen ist, sollte Boromir wie zur Bestattung hergerichtet haben? Gewiss keine Orks und keine Diener des Namenlosen. Manche von deinen Gefährten, denke ich, sind noch am Leben. Doch was immer in der Nordmark vorgefallen sein mag, gegen dich, Frodo, hege ich keine Bedenken mehr. Wenn die schweren Zeiten mich gelehrt haben, Menschen halbwegs zutreffend nach ihren Worten und Gesichtern zu beurteilen, so darf ich wohl auch über Halblinge eine Vermutung wagen. Etwas allerdings, und nun lächelte er, ist doch seltsam an dir, Frodo. Ein elbischer Zug vielleicht. Aber von unserem Gespräch hängt nun doch mehr ab, als ich zuerst dachte. Ich müsste dich jetzt mitnehmen nach Minas Tirith, um dich Denethor vorzuführen. Und mein Leben wird zu Recht verwirkt sein, wenn ich etwas beschließe, das sich für meine Stadt als nachteilig erweist. Darum will ich nicht übereilt entscheiden, was zu tun ist. Doch hier können wir nicht länger bleiben. Er sprang auf und erteilte einige Befehle. Sofort lösten sich die um ihn versammelten Männer in kleine Trupps auf und gingen auf verschiedenen Wegen davon, rasch in die Schatten der Felsen und Bäume eintauchend. Bald blieben nur noch Mablung und Dambrot. »Ihr, Frodo und Samwise, kommt nun mit mir und meinen Leibwächtern«, sagte Faramir. »Auf der Straße nach Süden könnt ihr nicht weitergehen, wenn das eure Absicht war. Sie wird einige Tage lang unsicher sein, und nach diesem Scharmützel wird sie stets schärfer bewacht werden als bisher. Und weit könnt ihr heute ohnehin nicht mehr gehen, glaube ich, denn ihr seid müde, und wir auch. Wir gehen nun zu einer geheimen Zuflucht.« Weniger als 10 Meilen von hier. Die Orks und die Späher des Feindes haben sie noch nicht entdeckt, aber selbst wenn sie uns belagerten, könnten wir uns dort lange gegen eine Übermacht halten. Dorthin können wir uns für eine Weile zurückziehen und ausruhen, und ihr mit uns. Am Morgen dann werde ich entscheiden, was am besten zu tun ist, für mich und für euch. Übrig, als diesem Wunsch oder Befehl nachzukommen. Für den Augenblick schien es auf jeden Fall ratsam, denn durch den Überfall der Menschen aus Gondor waren die Wege durch Ithilien gefährlicher geworden denn je. Sie brachen sogleich auf. Mablung und Damrod gingen ein wenig voraus, Faramir mit Frodo und Sam hinterdrein. Auf dem diesseitigen Ufer umgingen sie den Weiher, in dem die Hobbits gebadet hatten, überquerten den Bach, stiegen eine lange Böschung hinauf und traten ins grünschattige Waldland ein, das stetig nach Westen hin abfiel. Sie gingen so schnell, wie die Hobbits Schritt halten konnten, und sprachen dabei mit gedämpfter Stimme. »Ich habe unser Gespräch nicht nur deshalb abgebrochen«, sagte Faramir, »weil die Zeit drängte, wie Herr Samwise mir in Erinnerung rief, sondern weil wir uns Dingen näherten, die wir besser nicht vor vielen Zuhörern erörtern sollten. Dies war auch der Grund, warum ich auf meinen Bruder zu sprechen kam«, und Isildurs Fluch lieber auf sich beruhen ließ. Du warst nicht vollkommen aufrichtig gegen mich, Frodo. Ich habe dir keine Lüge aufgetischt und von der Wahrheit so viel gesagt, wie ich sagen konnte, sagte Frodo. Ich mache dir keinen Vorwurf, sagte Faramir. Du hast in einer schwierigen Lage die richtigen und schien mir wohlbedachten Worte gefunden. Aber ich habe mehr als das ausdrücklich Gesagte daraus erschließen oder erraten können. Es war keine reine Freundschaft zwischen dir und Boromir. Oder ihr seid nicht in Freundschaft geschieden. Du und vermutlich auch Herr Samwise, ihr habt etwas gegen ihn auf dem Herzen. Nun habe ich ihn zwar innig geliebt und brenne darauf, seinen Tod zu rächen. Doch ich kannte ihn genau. Isildurs Fluch. Ich getraue mich zu vermuten, dass Isildurs Fluch zwischen euch stand und eine Ursache für Zwistigkeiten unter euren Gefährten gewesen ist. Offenbar ist dies ein schicksalsträchtiges Erbstück, wer weiß welcher Art. Und solche Gegenstände pflegen die Eintracht unter Verbündeten nicht eben zu fördern, wenn aus den alten Erzählungen irgendetwas zu lernen ist. Komme ich der Wahrheit nicht nahe? Nahe, sagte Frodo, aber du triffst sie nicht. Es gab keinen Zwist unter den Gefährten. Wohl aber gab es Zweifel, Unschlüssigkeit, welchen Weg wir von den Emin Muil aus einschlagen sollten. Aber sei dem, wie es sei, aus den alten Erzählungen ist auch zu lernen, wie gefährlich voreilige Worte über solche Dinge wie Erbstücke sein können. Ah, dann ist es so, wie ich mir es dachte. Boromir allein machte dir Sorgen. Er wollte dieses Ding nach Minas Tirith gebracht sehen.